Was sie besonders stolz mache, sagt Joanne K. Rowling, die Schöpferin von Harry Potter, das ist, wenn sie am Set der Filme all die Hunderte von Leuten sehe und sie denke, mein Gott, die haben einen Job, weil ich im Zug damals eine Idee hatte. Überwältigend. Nun ja, das ist es in der Tat, wenn man sich vor Augen führt, dass Joanne K. Rowling das Manuskript von Harry Potter einst wie, nein, nicht wie Butter, sondern wie Sauerbier anbieten musste. Natürlich wird das Harry Potter-Unternehmen, Romane, Hörbücher, Filme, Merchandising, weiter dicke goldene Eier legen, auch nach dem filmischen Abschluss der Saga, nun nach 10 Jahren, wie auch Hermine-Darstellerin Emma Watson meint. Die vom Backfisch in der ersten Verfilmung, der Stein der Weisen, zur schönen Frau in die Heiligtümer des Todes 1 und 2 gereift ist, wo Harry Potter und Lord Voldemort, was wissen Sie über die Heiligtümer des Todes, zum finalen Kampf zwischen Gut und Böse antreten. Er ist wütend, aber er hat auch Angst. Eins ist ihm klar, wenn wir alle Horcruxe gefunden und zerstört haben, dann können wir ihn töten. Die Harry Potter Filmsage war aber auch immer der Beweis für den kreativen Widerspruch, der die Filmgeschichte Hollywoods auch prägte. Dass ein Film nämlich erfolgreiches Produkt und Kunstwerk in einem sein konnte. Von D.W. Griffith, Geburt einer Nation 1915, über Vom Winde verweht 1939, von Ben Hur über Der mit dem Wolf tanzt, bis hin zur Herr-der-Ringe-Saga, wie der erste Harry-Potter-Film 2001 im Kino. All diese monumentalen Werke stehen für die, wie gesagt, widersprüchliche Qualität Hollywoods, Geschäft und Erzählkunst mitunter auf unfassbar perfekte Weise zu vereinen und, mag das Wort noch so abgeschmackt sein, hier stimmt es, Magisches auf die Leinwand zu zaubern. Natürlich, eine Dekade Harry Potter Filme, das ist die perfekte Gelddruckmaschine, die Ausmaße angenommen hat, die eine damals arbeitslose, alleinerziehende Mutter sich nun sicher nicht vorstellen konnte, als sie in einem Café in Edinburgh anfing, über einen jungen Zauberer zu schreiben, dessen Eltern ermordet wurden und der sich fortan dem Kampf gegen den Mörder widmete. Wir müssen dringend nach Hogwarts. Heute Nacht. Ein Junge, nun junger Mann, das ist ein Himmelfahrtskommando, der eine lange Reise durch ein fantastisches Universum von Liebe und Hass, Magie und Wahnsinn, Loyalität und Verrat, Freundschaft und Solidarität zu unternehmen hatte, unterfüttert mit den eigenen Anfällen von Größenwahn und Selbstzweifel, um am Ende, ich dachte, er würde kommen, zum finalen Gefecht mit Lord Voldemort anzutreten. Der Junge, der überlebt hat, komm her und stirb. Die Harry Potter Filme allerdings als Serie zu bezeichnen, wird ihnen nicht gerecht, weil sie eine Entwicklung der Figuren vorführen. Die werden älter, reifen und die Stimmung der Filme, sie wird immer düsterer. Spätestens in beiden Teilen des Abschlussfilms »Die Heiligtümer des Todes« ist die Bedrohung von Krieg und Zerstörung allumfassend. Zwar gibt es immer wieder eindrucksvolle Special-Effekt-Sequenzen, der Einbruch bei Gringotts am Anfang des Films beispielsweise, Accio Horcrux, in die Bank der Kobolde. Diese Art von Magie funktioniert hier nicht. Die Effekte dieser Szene sind visuell the state of the art. Spürst du etwas? Doch die Spezialeffekt-Ästhetik wurde mit Peter Yates, der seit der Orden des Phönix die Regie der Filme übernahm, immer weniger wichtig. Was den Filmen sehr gut tat, die im Übrigen alle sorgfältig inszeniert sind und mit vielen kleinen, wunderbaren Details fantastische Bilderpanoramen entwerfen. Die Filme werden unterm Strich also immer erwachsener. Hier am Ende ist Harry Potter einsam, verzweifelt. Die Angst vor dem Tod quält ihn. Die Heiligtümer des Todes ist also auch eindrucksvolles existenzielles Drama. Der einzige Wermutstropfen von Teil 1 und 2, der Kampf gegen den bösen Lord, wird streckenweise ziemlich langatmig. Der einzige Wermutstropfen, obwohl nicht der einzige Tropfen von Wehr oder auch Wehmut, denn für mich liegt ein Problem von Die Heiligtümer des Todes darin, was mit meiner Lieblingsfigur, dieser wunderbar computeranimierten Gestalt, geschehen ist. Harry Potter! Sir, wer sind Sie? Dobby, Sir. Dobby, der Hauself. Dobby, der am Anfang von Die Heiligtümer des Todes Teil 2 von Harry begraben wird, weil er ja in Teil 1 starb. Ach ja, ich weiß, nicht zu ändern. Joanne K. Rowling hat es ja vor Jahren entschieden. Aber gutheißen kann ich das nicht. Auch wenn, nun ja, so einen Filmtod wünscht sich ja wohl jeder am Abschluss einer solch monumentalen Saga. Dobby ist frei!